Ödipus auf Kolonos, Teil 4. Die vorigen ohne Theseus. Der Chor. Strophe. Wer das längere Lebensteil wünscht, nicht achtend des Kürzeren, den hält törichter Unverstand ewig gebunden nach meinem Urteil. Denn viel herbe Bekümmernis führt lang dauerndes Alter dir näher. Doch es gewahrt dein Blick nirgend lautere Freude, wenn du mehr verlangst, als dein Geschick willig beut und nie genug hast, bis sich am Ziele ohne Brautlied, ohne Reigen, ohne Lauten, tot vom Hades allen gemeinsam einstellt. Gegenstrophe. Nie geboren zu werden, ist weit das Beste, doch wenn du lebst, ist das andere, schnell dahin wieder zu gehen, woher du kamest. Denn solange die Jugend blüht, leichten, törichten Sinnes voll, wer lebt ohne Bekümmernis? Wo blieb eine Beschwerd ihm fern, Mord, Hader, Aufruhr, Kriegeskampf, Neid und Hass? Am düstern Ende naht sich, verachtet, öde, kraftlos, aller Freunde leer, das Alter, dem sich jedes Wehe des Wehs gesellt hat. Schlussgesang. Indem, unseliger, dich, nicht uns allein, überall, wie nachtlich einen Seestrand, Wogenschlag und Winterorkan erschüttern, also stürmen auf dich auch hochherbrandend in stetem Wutgrimme die Leiden und ruhen nimmer, diese von Helios Niedergang, diese vom Aufgang her, diese vom Mittagsstrahle, die dort von den nächtlichen Riepen. Antigone, in die Szene blickend. Das ist gewiss der Fremde, wie mir Vater dünkt, der dort allein und einsam hergeschritten kommt und dem die Träne strömend aus dem Auge stürzt. Ödipus. Wer ist es? Antigone. Jener, den wir längst im Geiste schon erblickten. Polyneikes ist zur Stelle hier. Polyneikes, die Vorigen. Polyneikes, weh, was beginnen? Wein ich meine Not zuvor, ihr Schwestern, oder dass ich also sehen muß den greisen Vater? Den mit euch im fremden Land ich endlich hier fand, seit er ausgestoßen ward in solchem Kleide, dessen hässlich trüber Schmutz sich alt dem alten Körper angesetzt, die Kraft der Glieder zehrend, während ungekämmt das Haar im Winde flattert um das augenlose Haupt. Und dementsprechend hat er, wie ich fürchten muß, die karge Nahrung, welche kaum den Hunger stillt. Das wurde mir verlornen allzu spät bekannt, und selbst bezeug ich meine Schuld an deiner Not, der Menschen schlimmster, dass du's nicht von andern hörst. Doch auf Kronions Throne sitzt, ihm beigesellt, für jeden fehlt die Gnade. Sieh, mein Vater, sei auch dir zur Seite. Was ich schwer an dir verbrach, lässt noch sich sühnen, aber nicht vergrößern mehr. Du schweigst? O sprich ein Wort nur, wende dich nicht ab von mir. Du willst mir nichts erwidern, willst lautlos und stumm mich schnöd entlassen, nicht erklären, was du grollst. Ihr, dieses Mannes Töchter, meine Schwestern, ach, versuchet ihr es, rühret ihr des Vaters Mund, den unerbittlich harten, unzugänglichen, auf daß er mich des Gottes Schutz befohlen, nicht so schnöd entlasse, nicht erwidernd einen Laut. Antigone, sprich selbst, o Jammervoller, was dich hergeführt. Wohl haben viele Worte, die nun Freude, nun Unlust und Ekel oder auch Mitleid erweckt, Sprachlosen oftmals aufgeregt, der Sprache laut. Polyneikes, so red ich, denn ersprießlich find ich deinen Rat, und erst erfleh ich jenen Gott als Helfer mir, von dessen Altarschwelle mich des Landes Fürst hieher beschied, zu reden und zu hören und dann ungefährdet meines Wegs dahin zu ziehen. Und dieses wünsch ich, werde mir, o Fremdlinge, von euch, vom Vater und den Schwestern hier gewährt. Doch jetzt, o Vater, sag ich dir, warum ich kam. Ein Flüchtling irr ich, aus der Väterreich verbannt, weil mich verlangte, deinen allgebietenden Thron einzunehmen, bin ich doch der ältere Sohn. Dafür verstieß mich aus dem Lande Eteokles, der Jüngere, siegend weder durch des Wortes Macht, noch durch des Armes Proben und der Tat Beweis, nein, unsere Stadt verführend. Und ich sage dir, dein Rachegeist vor allem trägt hieran die Schuld. Und eben dieses lehrte mich der Sehermund. Denn als ich Argos heimgesucht im Dorerland und mir Adrastos schwäher ward, verband ich mir mit hohem Eid schwur alle, die in Apia die Besten heißen und im Kampf gepriesen sind, dass ich die siebenfache Schar vor Kadmos Burg mit ihnen sammelnd, falle dort in gutem Kampf, wenn nicht vom Land austreibe, die mir das getan. Wohlan, zu welchem Ende nun erschein ich hier? Dich, Vater, geht mein heißes, demutvolles Flehn für mich zugleich und meine Streitgenossen an, die nun zu sieben mit dem siebenfachen Heer der Theber Stadt umlagern und die Gauen rings. Da streitet Amphiaraos im Gewühl der Schlacht und auf der Vögelbahnen weit der erste Mann. Zum zweiten Öneus, Sprössling aus Ätolia, Tydeus, sodann Eteoklos, der aus Argos stammt, als vierten sandte Talaos Hippomedon, den Sohn, der fünfte Kapaneus schwört hoch, mit Glut die Theberstadt zu tilgen aus der Städte Zahl, der sechste Parthenopäos aus Arkadia, sich also nennend nach der lang jungfräulichen Mutter Atalanta, deren echter Sohn er ist, und ich, der dein, und wenn der deine nicht, ein Kind des bösen Schicksals, aber doch dein Sohn genannt, für Argos unerschrocknes Heer vor Kadmos Stadt. Bei deinem Leben, Vater, bei den Töchtern hier, beschwören wir dich alle denn und flehen dich an, lass ab vom schweren Zorne, nicht mehr grolle mir, der wieder seinen Bruder sich zur Rach erhob, den Räuber, der mich aus dem Vaterreiche stieß. Denn lügen Göttersprüche nicht, so wird der Sieg dem werden, heißt es, welchem du dich zugesellst. Drum, bei den Quellen, bei den Göttern unseres Stamms, gib nach, o Vater, fleh ich, folge meinem Wort. Wir sind ja Bettler, Fremde hier, fremd auch du selbst und andern schmeichelnd leben wir, ich so wie du, nachdem das gleiche Missgeschick uns heimgesucht und er, daheim der Herrscher, ich Unseliger, verlacht in stolzer Üppigkeit uns beide hier. Doch ihn, wofern du meinem Sinn dich beigesellst, werd ich zerstäuben sonder Müh in kurzer Frist. Ich führe dich in deiner Ahnen Haus zurück und mich vertrieb ich mit Gewalt den Frevler dort. Und also darf ich prahlen, bist du meines Sinns. Doch ohne dich ist keine Rettung mir gegönnt. Der Chor. Des Mannes wegen, Ödipus, der ihn gesandt, erwidre, was dir heilsam dünkt, und lass ihn ziehn. Ödipus. Traun, hätte nicht, o Bürger, eures Landes Herr, der hohe Theseus, ihn zu mir hieher gesandt und wert geachtet, dass er unser Wort vernimmt, er hätte niemals meiner Stimme Ton gehört. Nun geht er, des gewürdigt, und vernimmt von mir, was ihm das Leben nimmerdar erheitern wird. Ja, du Verruchter, als du Thron und Herrscherstab noch führtest, die dein Bruder jetzt in Thebe führt, da triebest du den eigenen Vater selbst hinaus, dass ihn, den Heimatlosen, dies Gewand umhüllt, das heute Tränen dir entlockt, nachdem dich selbst dergleichen Mühsal bittre Not wie mich umfing. Doch frommt es nicht zu weinen. Nein, ich trage dies, solang ich lebe, dein des Mörders eingedenk. Denn du hast in solche Drangsal mich gestürzt, du hast mich ausgestoßen, und durch deine Schuld, landflüchtig, muss ich betteln um mein täglich Brot. Hätt ich zu Pflegerinnen nicht die Töchter hier, auf deine Hülfe harrend, wär ich lange tot. Sie sind es, die mich schirmen, sie verpflegen mich, als Männer teilend meine Not, nicht frauengleich. Ihr seid von einem andern, nicht von mir gezeugt. Wohl sieht des Gottes Auge noch nicht so dich an, wie bald in Zukunft, wenn zum Sturm auf Thebe sich dies Heer heranwälzt, denn du kannst niemals die Stadt in Trümmer stürzen. Nein, du selber fällst zuvor in Blut gebadet, und wie du, der Bruder auch. Die Flüche rief ich früher schon auf euch herab und rufe sie jetzt abermals in meinen Bund, auf das ihr kindlich scheuen lernt der Eltern Haupt und nicht gering es achtet, dass ihr solche stammt vom blinden Vater. Diese, auf die Töchter deutend, taten nicht wie ihr. Drum werden jene deinen Sitz und deinen Thron einnehmen, wenn der altgerühmten Dike Macht nach alter Ordnung neben Zeus im Rate sitzt. Du fahre hin, von mir verworfen, vaterlos, der schlimmen Schlimmster, und gefolgt von diesem Fluch, den ich dir rufe. Nimmer soll dein Ahnenland dein Speer erobern, nimmer kehrst du mehr zurück in Argos Täler. Nein, du stirbst von Bruderhand entseelt und mordest ihn zugleich, der dich vertrieb. Und also fluchend ruf ich noch des Tartaros uraltes grauses Dunkel, dich hinabzuziehen, und hier die Rachgöttinnen. Ares ruf ich an, der solches Hasses Wut gesenkt in eure Brust. mit dieser Botschaft ziehe hin und künde dort des Kadmos Söhnen allzumal und deinem Heer getreuer Bundgenossen an, dass Ödipus an seine Söhne solchen Lohn gespendet hat. Der Chor. Wir können deines Ganges uns nicht freuen mit dir, Polyneikes. Eilig wende dich nunmehr zurück. Polyneikes. Weh, Pfad des Grauens, wehe, dass dies Werk misslang, und weh um euch Genossen, welches Ziel errang uns dieser Zug aus Argos, ich Unseliger, ein solches, dass ich keinem Kampfgenossen es jemals verkünden, noch zurück mich wenden darf. Nein, schweigend muß ich meinem Los entgegengehen. O meine trauten Schwestern, ihr vernahmet ja den unerbittlich harten Fluch des Vaters. Euch fleh ich bei den Göttern, wenn sich einst an mir des Vaters Fluch vollendet und euch Wiederkehr nach Haus gewährt ist, o verwerft, entehrt mich nicht. Nein, gönnt Bestattung und die Toten ehren mir. Dann folgt dem Lobe, das ihr jetzt für eure Mühen um diesen Greis hier erntet, noch ein anderes, nicht minder schönes, für den Liebesdienst an mir. Antigone, o folge mir, Polyneikes, ich beschwöre dich. Polyneikes, worin, geliebte Schwester, sprich, Antigone. Antigone. Zurück nach Argos, wende flux mit deinem Heer und nicht verderbe dich zugleich und unsere Stadt. Polyneikes, es ist unmöglich, könnt ich je dasselbe Heer zum Kampfe wieder führen, wenn ich einmal floh? Antigone, was eiferst du von neuem, Kind? Was kann es dir für Nutzen bringen? Stürztest du die Vaterstadt? Polyneikes, Schmach ist es mir zu weichen, Schmach dem ältern Sohn, vom jüngern Bruder, also sich verhöhnt zu sehn. Antigone, nun sieh, zur Wahrheit machst du selbst den Seherspruch des Greises, der euch durcheinander tot verheißt. Polyneikes, so droht er, aber weichen kann ich nimmermehr. Antigone, o weh mir Armen, aber wer wird's wagen, dir zu folgen, wenn er dieses Mannes Fluch vernimmt? Polyneikes, ich melde nicht das Schlimme, denn ein tüchtiger Heerführer tut das Gute, nicht das Böse kund. Antigone, so steht, o Jüngling, dein Entschluss unwandelbar. Polyneikes, o halte mich nicht länger, nein, lass diese Bahn mich wandeln, die mir bitter und verderben schwer durch diesen Vater werden wird und seinen Fluch. Euch segnet Zeus, erfüllt ihr eure Pflicht an mir, dem Toten. Nichts mehr könnt ihr tun dem Lebenden, und nun entlasst mich. Lebet wohl, ihr werdet nie mich lebend wiedersehen. Antigone, ich Unselige, Polyneikes, o wein um mich nicht. Antigone, Bruder, und wer klagte nicht, wenn du hinabstürmst in des Hades offenen Schlund? Polyneikes, muß ich, so starb ich. Antigone, tu es nicht, nein, folge mir. Polyneikes, lass ab, ich darf nicht. Antigone, wehe, weh mir Armen, wenn ich dich verliere. Polyneikes, dieses ruht in Gottes Schoß, ob so sich wendend oder so, doch euer Haupt, die Götter bitt ich, treffe nie ein Ungemach, denn alle wissen's, ihr verdient kein trübes Los. Ab. die vorigen ohne Polyneikes, der Chor, erste Strophe. Auf uns bricht von dem blinden Greis ein Unglück, ein neues Graunvoll herein, wenn sein Los ihn jetzt nicht ereilt. Denn was der Götterschluss verhängt, erfolglos enden sah ich's nie. Die Zeit führt es aus, welche für den einen Tag das Leid, morgen wieder Glück heißt erblühen. Laute Donnerschläge. Hoch in der Luft scholl's, hilf Zeus! Ödipus. O Kinder, Kinder, brächte doch jemand am Ort Theseus, der Männerbesten, mir zur Stelle her. Antigone, was bist du willens, Vater, dass du diesen rufst? Ödipus, des Zeus beschwingter Donner wird mich bald hinab zum Hades führen. Zögert nicht und sendet hin, wiederholte Donnerschläge. Der Chor, erste Gegenstrophe. Von Zeus Händen geworfen, horch, erschallt's wieder, grauenhaft tosend, hochsträubt der Schreck das Haar uns empor, der Mut erbebt mir, wieder flammt aus Himmelshöhn herab der Blitz. Auf welches Ziel deutet er? Ich erzittre, nicht umsonst daher stürmt er, nicht von Unfällen frei. Heilige Luft, Zeus, hilf uns! Ödipus, o Töchter, eurem Vater naht des Lebens Ziel, vom Gott geweissagt, nimmermehr entflieht er ihm. Antigone, wie weißt du das? Aus welchen Zeichen schlossest du's? Ödipus, ich weiß es sicher, gehe denn ein Bote fort und bringe mir in Eile dieses Landes Herrn. Neue Donnerschläge. Der Chor, zweite Strophe. O sieh, wiederum erdröhnt hallend rings ein machtvoller Schlag. Gnädig, o Gott, sei mir gnädig, verhüllst du nun in grauen, düstrer Nacht mein mütterliches Land. O wär ich unter Reinen stets und bringe, weil ihn Greuel befleckt, der Anblick des Manns, mir nie schlimmen Dank. Zu dir ruf ich, Zeus. Ödipus, ist uns der König nahe? Wird er lebend noch mich treffen, Kinder, und mit ungetrübtem Geist? Antigone, und welch Geheimnis willst du denn ihm anvertrauen? Ödipus, für alle Wohltat möcht ich ihm in vollem Maß den Dank bezahlen, den ich flehend ihm verhieß. Der Chor, zweite Gegenstrophe. Heran, heran, komm, o komm, ob sonst irgendwo, ob in der Ebene hoch du jetzt weilst, o Sohn des Meers, hohem Gott mit Stieropfern, fromm den Herd heiligend. Der fremde Mann will dir, der Stadt, den Freunden mit gerechtem Dank huldigen, denn ihr habt Liebe geübt an ihm. Eile heran, mein Fürst. Die vorigen, Theseus, Theseus, was tönt vereinigt, euer Ruf mir wiederum von euch vernehmlich, deutlich aus des Kreises Mund, war's, weil ein Blitz Kronions, weil ein Hagelsturm mit Regen losgebrochen, denn zu fürchten ja ist alles, wenn in Wettern also stürmt der Gott. Ödipus, ersehnt, o König, kommst du mir, und edles Glück hat eine Gottheit dir bestimmt für diesen Gang. Theseus, und was begab sich Neues, Sohn des Laios? Ödipus, mein Leben schwindet, ehe ich sterbe, will ich denn erfüllen, was ich dieser Stadt und dir gelobt. Theseus, und welches Zeichen wurde dir vom nahen Tod? Ödipus, Die Götter selbst sind Boten, sind Herolde mir, wahrhaft in allen Zeichen, die sie mir gesandt. Theseus, was meinst du, tat dir ihren Willen kund, o Greis? Ödipus, die Donner rastlos ohne Zahl, die Blitze, die rastlos herniederzucken aus Kronions Hand. Theseus, ich will es glauben, seh ich doch so vieles dich und keinen Trug weissagen. Sprich, was muß geschehn? Ödipus, o Sohn des Ägeus, höre denn, was dieser Stadt vom Alter ewig ungetrübt erblühen wird. Ich führe selbst euch ungesäumt an jenen Ort, berührt von keinem Führer, wo ich sterben muß, und diesen Ort entdecke keine Menschen je, nicht wo verborgen, noch in welchem Raum er ist. Und mehr denn Schildesmenge schützt er allezeit vor fremden Söldnern und vor Nachbarstädten euch. Doch was geheim ist, was kein Mund entweihen darf, vernimmst du selber, wenn du dorthin kommst allein. Denn dieser Bürger keinem darf ich's anvertrauen, noch meinen Kindern, die mir doch so teuer sind. Du nur bewahr es immer, und gelangtest du zum Ziel des Lebens, tu es nur dem Ältesten kund, und dieser meld es allezeit dem Folgenden. So bleibt dem Volk der Saat geboren deine Stadt stets unzerstörbar. Sinken tausend Städte doch, sogar bei guter Führung, leicht in Übermut. Wohl sieht die Gottheit endlich doch den Frevler an, der sich zum Wahnsinn wendend ihr Gebot verhöhnt. Nicht wolle, König, dass sich das an dir erfüllt. Doch solche Mahnung geb ich hier dem Wissenden. Und nun, denn unaufhaltsam führt der Gott mich fort, lasst uns dem Ort zuschreiten, ohn uns umzusehen. Er erhebt sich. Folgt, meine Töchter, folgt mir. Euch erschein ich jetzt ein neuer Führer, so wie ihr's dem Vater wart. Geht hin, berühre keines mich. Nein, lasst mich selbst die heilige Stätte finden, wo mir mein Geschick verhängt zu ruhen, eingesenkt in dieses Land. Dort sehet, dorthin schreitet, dorthin leitet mich der Führer Hermes und die Schattenkönigin. Erloschner Lichtstrahl, ehemals wohl warst du mein, und nun berührst du dieses Haupt zum letzten Mal. Denn jetzt enteil ich, mein vollendet Leben dort in Hades Haus zu bergen. Nun, geliebtester der Freunde, Segen blühe dir und deinem Land und allen, die dir dienen, und im Wohlergehen denkt mein des Hingeschiedenen glücklich alle Zeit. Ödipus mit Theseus, den Töchtern und dem Gefolge ab. Der Chor bleibt allein zurück. Der Chor, Strophe. Ist es verstattet, dich, nächtliche Göttin, und dich im Gebet zu feiern, König der Schattenwelt? Aidoneus, Aidoneus, hört uns flehen. Ohne Schmerz, ohne Gestöhn der Angst, lasst den verscheidenden Gast zur allverbargenden düstern Flur der Toten entwandern, in Plutons Haus, nachdem so viel Jammer ihn ohne Schuld bestürmt, erhöht jetzt wiederum ein gerechter Gott ihn. Gegenstrophe. Töchter der Nacht, vernehmt, mächtiges Ungetüm, das an den ehernen Pforten ewiger Sage nach wach hält dort, das allzeit heult und knurrt aus dem Geklüft, nimmer bezwungener Hüter an Aides Land, du, Gaias Sohn und des Tartaros, lass ohne Beschwerd ihn wandeln die Bahn, den Fremdling, der jetzt hinabsteigt ins dunkle Totenfeld, dich ruf ich an, ewig wacher Hüter. Ein Bote, der Chor. Der Bote, wohl, edle Bürger, kann ich euch am kürzesten verkünden, wenn ich sage, tot ist Ödipus. Doch wie sich's zutrug oder was sich sonst begab, vermag ich nicht in kurzer Rede darzutun. Der Chor. So starb er denn, der Arme? Der Bote. Wohl, o zweifle nicht, beschloss er seiner Tage gramerfüllten Lauf. Der Chor. Wie, schied er schmerzlos und entrückten Götter ihn? Der Bote. Dies eben ward ihm und gewiß höchst wunderbar, denn wie er ging von hinnen, weißt du selber wohl, du warst zugegen, wie er, nicht von Freundeshand geleitet, selbst uns allen frei die Pfade wies. Und als er kam zur Schwelle, die in tiefem Grund mit ehernen Stufen wurzelnd dort hinab sich senkt, da stand er still an einem vielgespaltenen Pfad, der hohlen Öffnung nahe, wo den ew'gen Bund der treue Theseus schwuren und Peirithoos, und zwischen dieser und dem Stein von Torikos, dem hohlen Birnbaum und dem Felsengrabe saß er nieder, löste sein Gewand, von Schmutz bedeckt, rief dann den Töchtern und gebot, ein lautres Bad vom Quell heranzubringen und den Opfertrank, und sie zum sichtbaren Hügel dort, der grünenden Demeter eilend, richten schnell dem Vater aus, wonach er sie gesendet, und beschicken ihn mit Bädern und Gewanden, wie's der Brauch gebeut. Und als er jedes Dienstes nun befriedigt war und nichts gebrach von allem, was er forderte, scholl unterirdischer Donner, daß die Töchter sich entsetzten, wie sie's hörten. Laut auf weinten sie, zu seinen Knien stürzend, und zerschlugen sich die Brust, erhoben laute Klag in einem fort. Der Vater, kaum vernehmend ihren Wehruf, schlang seinen Arm um beide, sprach, »O Kinder, ach, von diesem Tag an habt ihr keinen Vater mehr, mein Leben nahm der Tod dahin, so habt ihr nun um mich die mühevolle Sorge nimmermehr. Wohl war sie hart, ich weiß es, doch ein einzig Wort wiegt all das Leid auf, welches ihr um mich ertrugt. Denn größere Liebe konntet ihr von keinem Mann empfangen als vom Vater, ohne den ihr jetzt verlassen eurer Tage Rest hinbringen sollt. So schluchzten alle, weinten laut und hielten sich einander fest umschlungen. Als sie dann gelangt zum Ziel der Klagen und der Jammerruf verscholl, da herrschte Schweigen. Plötzlich traf ein fremder Laut sein Ohr, ihn rufend, und sofort erzitterten sie all, in Grausen sträubte sich ihr Haar empor, denn viel und vielfach rief ihn an des Gottes Mund. O komm doch, Ödipus, was zaudern wir zu gehen, allzu lange wird von dir gesäumt. Und als er wahrnahm, daß der Gott ihn fordere, berief er Theseus, unseres Landes Herrn, zu sich. Als dieser hertrat, sprach er, »O geliebtes Haupt, gib deiner Rechte treues Pfand den Kindern hier, und, Töchter, ihr dem König, und gelobe, sie freiwillig nie zu lassen und wohlmeinend stets zu tun an ihnen, was du glaubst, das ihnen frommt. Und er, von eitler Klage fern, verhieß dem Gast, der edle Herrscher, dies zu tun mit hohem Eid. Nachdem er das vollendet, rührt der Greis sofort mit schwacher Hand die beiden Jungfrauen an und spricht: Ertragen, Kinder, müsset ihr's mit starkem Sinn, aus diesem Raum zu scheiden, dürft Verbotnes nicht zu schauen begehren, unserm Wort nicht lauschen hier. Drum eilt geschwind von hinnen, Theseus, bleib allein zurück, der Herrscher, anzusehen, was hier geschieht. Nur diese Worte hörten wir aus seinem Mund, wir alle. Samt den Töchtern dann enteilten wir und weinten viel und schluchzten. Auf dem Wege nun nach kurzer Weile wandten wir das Haupt zurück und sahen den Alten nirgend mehr an jenem Ort. Und nur den König vor dem Haupte mit der Hand die Augen sich verhüllen, als wär ihm ein Bild des Grauens erschienen, unerträglich seinem Blick. Doch kurze Zeit nur währt es dann, so sahen wir ihn niederknien und in einem Spruch zugleich zum Götterhaus Olympos und zur Erde flehen. Doch welches Schicksal ihn entrückt, kein Sterblicher weiß das zu sagen, außer Theseus Haupt allein. Denn weder hat ihn Gottes feuertragender Blitzstrahl hinabgeschmettert, noch ein Sturm entrafft, der aus dem Meere sich erhob zu dieser Zeit. Nein, ihn entführten Götter oder Hades Tor, das Sonnenlose, tat sich ihm wohlwollend auf. Denn ohne Krankheit, ohne Schmerz und Seufzer ward der Mann hinweggenommen, hehr und wunderbar wie keiner. Doch wenn meine Rede töricht scheint, so will ich niemand wehren, der mich töricht nennt. Der Chor. Wo sind die Jungfrauen und der Freunde treu geleit? Der Bote. Nicht ferne, denn der Klage deutlich hörbare Wehlaute künden ihre Wiederkehr mir an. Antigone, Ismene, die vorigen, Antigone, weh uns, überall und ewig müssen wir seufzen und klagen, wir Elenden, dass wir des Vaters grausem Blut entsprossen, welchen zu pflegen wir stets die unendlichen Mühen erduldeten, nun noch am Ziele bestehen das Unnennbare, wir sahen's und erfuhren's. Der Chor. Was ist es, Antigone? Vermuten könnt ihr, was geschehen. Der Chor. Verschied er, Antigone? Wie du's selber dir nur wünschen magst, hat doch nicht Ares ihn noch des Meeres Flut ergriffen, dunkler Erde Schoß umfing ihn mit den verborgenen Geschicken im Verein. Weh, Schwester! Grause Todesnacht lagert sich um unser Auge, wie in fernen Landen oder durch Meereswogen irrend, ach, erringen wir den schwer erworbenen Unterhalt. Ismene, ich erkenne es nicht, der Mörder Hades raffe mich hinab, mit dem greisen Vater zu sterben, denn ich leb hinfort, ach, ein erstorbenes Leben. Der Chor. Ihr, o geliebte Kinder beide, was ein Gott zum Heil gefügt, tragt es, den Schmerz bezwingend, noch dürfet ihr nicht verzagen. Antigone. So war denn Wonne selbst im Leide, freundlich erschien mir ja selbst Unfreundliches, solang ich ihn nur hielt in meinen Armen, Vater ins ewige Dunkel der Erde gehüllt, o Geliebtester, ewig ja bleiben wir, ich und die Schwester, dir mit unserer Liebe nahe. Der Chor. Ihm wurde, Antigone, ihm wurde, was sein Herz ersehnt. Der Chor. Was ward ihm? Antigone, wie er sich gewünscht, im Fremdlingsland schied er, hat ewig sein wohlbeschattet Lager drunten, ließ zurück des Kummers Tränen, denn es klagt, ach, um dich, Vater, dies mein Auge weinend, und ich weiß nicht, ich Arme, wie ich solchen Gram um dich bezwingen soll, weh! Nicht sterben solltest du den Tod in fremdem Land und starbst mir so verlassen hier. Ismene, weh mir Armen, welches Schicksal, Geliebte, wartet mein und dein, die so verwaist allein stehen. Der Chor. Aber, ihr Teuren, weil das Leben sich für ihn so selig schloss, hemmet die Klage. Wer entfloh je dem verhängten Unheil? Antigone, lass uns zurückgehen, Schwester. Ismene, sage mir, wozu? Antigone, gar sehr verlangt mich. Ismene, was? Antigone, den unterirdischen Herd zu schauen. Ismene, und wessen? Antigone, unseres Vaters, weh, ich Arme. Ismene, wie sollte dies gestattet sein, siehst du's nicht? Antigone, was soll der Vorwurf? Ismene, und das andere? Antigone, dieses wäre? Ismene, fern von Menschen schied er, grablos. Antigone, folge mir, mich dort zu töten. Ismene, weh, wie werd ich Arme künftig so verlassen, ohne Rater, mein Jammerleben tragen. Der Chor, o zaget nicht, ihr Lieben. Antigone, doch wo flieh ich hin? Der Chor, auch jüngst entfloht ihr. Antigone, wem? Der Chor, dem Leide, das euch schwer bedroht. Antigone, ich sinn. Der Chor, und was denn sinnst du mehr? Antigone, wie wir zur Heimat kommen, ich weiß es nicht. Der Chor, auch wünsche das nicht. Antigone, Not bedrängt uns. Der Chor, auch zuvor schon. Antigone, ohne Maß, oft über Maß auch. Der Chor. Wohl, ein grauenvoll Meer umwogt euch. Antigone. Weh, weh, Zeus, wohin mich wenden, denn zu welcher Hoffnung treiben mich endlich noch die Götter? Theseus, die vorigen. Theseus, hemmt, Kinder, den Gram, nicht Trauer geziemt, wo freudig zum Tod in der Schattengebiet ein Freund stieg, Sünde, ja wär es. Antigone, o Aegeus Sohn, dich rufen wir an. Theseus, was wünscht ihr, o Kinder, getan von mir? Antigone, wir verlangen das Grab mit Augen zu sehen, das den Vater umschließt. Theseus, nie darf es geschehen. Antigone, was sagtest du, Fürst, o Gebieter Athens? Theseus, er, Kinder, er selbst gab mir das Gebot, dass jenem Bezirk kein Sterblicher je sich nähere, noch laut hebe den Ruf an der heiligen Gruft, die den Toten umfängt. Und hielt ich ihm das, dann würd ich beglückt stets herrschen im Land und harmlos stets. Dies hörte von uns der unsterbliche Gott und des Zeus allwissender Eid schwur. Antigone, Wo denn, wenn's also dem Toten gefällt, so bescheiden wir uns. Doch lass uns nun zur ogygischen Thebe ziehen, ob uns nicht etwa den Mord, der die Brüder bedroht, zu verhindern gelingt. Theseus, ich gewähr euch dies und jegliches sonst, was euch fortan zuträglich erscheint und den Toten erfreut, den eben die Gruft aufnahm, nie soll mich's ermüden. Der Chor, so lasst denn ab und erweckt nicht mehr wehklagenden Ruf, denn fest steht dieses und heilig.